Als heute Nacht um 12 das Telefon noch geht, ich mich selbst nur fragen höre, ob er lebt. Wie in Trance zieh ich mir schnell was an, und dann bin ich auch schon auf der Autobahn. Und jetzt fallen mir so viele Dinge ein, all die Abenteuer, du und ich allein, und die Geschichten, als du selbst ein Junge warst, meist kurz vorm Schlafen, war das ein Spaß. Und wie oft fuhrst du mit mir hinaus ans Meer, und wir rannten, du voraus, ich hinterher. Und war mir kalt, da nahmst du mich in den Arm, dann war es gut, dann war mir warm. Papa, wart auf mich. Papa, geh noch nicht. Warum verstehe ich erst jetzt, vielleicht ja viel zu spät, Papa, dass es ohne dich nicht geht. Und die Gedanken, vielleicht wird noch alles gut. Selbstgespräche, man verliere jetzt nicht den Mut. Und die Straße zieht sich endlos hin, und es kommen mir so viele längst vergessene Dinge in den Sinn. Wenn ich mal krank war und ich durfte dann nicht raus, war's halb so schlimm, ich wusste, du kommst bald nach Haus. Machst deine Tasche auf und sagst dann, wie man weiß, kranke Kinder heilt man mit Vanilleeis. Warst du auf Reisen, Mann, wie hab ich dich vermisst? Ich wollte auch immer werden, wie du bist. Ich hatte echt mit dir ein Riesenglück, und ich wünsch mir manchmal diese Zeit zurück. Papa, wart auf mich. Papa, geh noch nicht. Vielleicht verstehe ich erst jetzt, vielleicht ja viel zu spät, Papa, dass es ohne dich nicht geht. Und ich habe sehr viel nachgedacht, nach dieser wirklich horrorschlimmen Nacht. Und jetzt sing ich dieses Lied für dich, denn du hast es wie immer nochmal hingekriegt. Papa, wart auf mich. Papa, geh noch nicht. Warum verstehe ich erst jetzt, vielleicht ja viel zu spät, Papa, dass es ohne dich nicht geht. Papa, wart auf mich. Papa, geh noch nicht. Warum verstehe ich erst jetzt, vielleicht ja viel zu spät, Papa, dass es ohne dich nicht geht.